erkennen, es ist gut, ein Bürgermeister hat's nicht Mut, doch wind ihr Scheiter an großen Haufen, wenn's gleich den Schaufen.